Упражнение 14, страница 100. Die Jahreszeiten. Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa. Das Klima ist in der BRD gemäßigt. Der Frühling beginnt am 21. März und ist am 20. Juni zu Ende. Der Frühling ist die schönste Jahreszeit. Die Tage werden lang. Von Tag zu Tag wird es immer wärmer. Der Himmel wird blau und wolkenlos. Die Bäume werden grün. Leider ändert sich das Wetter im Frühling sehr oft. Bald scheint die Sonne, bald regnet es, bald friert es sogar. Vom Monat April sagt man: April, April, er weiß nicht, was er will. Am 21. Juni beginnt der Sommer. Er dauert 3 Monate. Im Sommer ist es in der BRD nicht sehr heiß, aber an einigen Sommertagen kann das Thermometer plus 30 Grad oder sogar mehr zeigen. Die Stadteinwohner verlassen am Wochenende die Stadt und fahren gern ins Grüne. Doch man nimmt Regenschirme mit, denn an heißen Sommertagen kann es regnen. Im Sommer sind die Tage lang. Um 9 Uhr abends ist es noch hell. Der Sommer ist die beste Zeit für Reisen und Erholung. Die Werktätigen der BRD verbringen ihren Urlaub gern an der Ostsee, wo es viele Erholungsheime und Campingplätze gibt. Die Urlauber baden viel, liegen in der Sonne, machen Ausflüge. Die Sportfreunde spielen Volleyball, Fußball, Tennis. Auch Tischtennis und Schach spielt man gern. Der Sommer dauert bis zum 22. September. Der Herbst, der nach dem Kalender am 23. September beginnt, bringt kaltes Wetter und Wind. Jetzt regnet es oft. Die Bäume wechseln ihr Kleid. Die Blätter an den Bäumen werden bunt. Manchmal bringt der November noch einige warme Tage, aber die Nächte sind schon kalt. Die Tage werden kürzer. Der Winter beginnt am 21. Dezember. Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Der Winter ist in der BRD nicht besonders kalt. Nur manchmal zeigt das Thermometer minus 25 Grad und noch mehr. Im Januar und im Februar schneit es oft. Der Winter bringt den Sportfreunden auch viel Freude. Man läuft Ski und Schlittschuh. Man rodelt gern. Im Winter ist es in den Erholungsheimen im Gebirge besonders belebt. Hier verbringen viele Kinder ihre Winterferien gemeinsam mit ihren Eltern. Jede Jahreszeit ist schön. Jede Jahreszeit bringt den Menschen ihre Freuden.